bist so heiß wie ein Vulkan. Und immer denk ich nur daran. Du bist mein süßer Zuckerstern. Ich hab dich zum Fressen gern. Du bist wie heiße Schokolade. La, la, la, la. Du machst mich süchtig und ich denk nur noch an dich. Ich bin so froh, dass ich dich habe. La, la, la, la. Ach, komm schon her. Wie heiße Schokolade, la, la, la, la. Du machst mich süchtig und ich denk